Johannes ging die Treppen hinunter, zog sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der Polizei. Schon 10 Minuten später hielt ein Streifenwagen vor dem Haus. Er erzählte den beiden Polizisten kurz seine Geschichte und dann gingen alle drei zusammen nach oben. Sie klingelten. Wieder machte der kleine Untersetzte auf. »Bitte?« »Dieser Herr hier sagt, das ist seine Wohnung«, sagte der eine Beamte. »Nein, dieser Herr hat uns selbst vor einer Woche diese Wohnung vermietet, mir und meinen drei Kollegen.« »Also das ist doch die Höhe«, rief Johannes. »Ich habe die Wohnung gekauft, um hier einzuziehen. Zu Hause habe ich den Kaufvertrag und...« »Das ist jetzt unwichtig«, unterbrach ihn der Beamte. »Haben Sie den Mietvertrag hier?«, fragte er den Untersetzten. »Nein, einen Vertrag haben wir nicht. Der Herr sagte, den würden wir später bekommen. Wir haben die Miete für 3 Monate bar im Voraus bezahlt und eine Kaution, ganz schön happig. Aber bei der schwierigen Wohnungslage hatten wir keine andere Wahl«, antwortete er. Johannes sah die Beamten hilfesuchend an. »Das ist ja wohl unglaublich. Ich habe diese Männer nie zuvor gesehen und ihnen auch keine Wohnung vermietet. Und das hier ist meine Wohnung. Ich kann es beweisen.« Der Polizist wechselte einen Blick mit seinem Kollegen. »Ja, das tut uns leid, aber da können wir nichts machen. Das übersteigt unsere Kompetenz. Da steht Aussage gegen Aussage. Das müssen Sie vor Gericht klären lassen. Das kann aber einige Zeit dauern. Am besten setzen Sie sich mit Ihrem Anwalt in Verbindung.« Er schrieb etwas in seinen Block und sah auf die Uhr. »Schönen Tag noch«, sagte der andere und führte kurz die Fingerspitzen an die Stirn. Die beiden drehten sich um und gingen die Treppe hinunter. Johannes blickte ihnen nach, sah noch einmal auf die geschlossene Tür und ging dann auch.